Kreuzung. Und jetzt kommt der Mann. Es reicht am Beginn unserer Halle angelangt. Sie hören die Begrüßung durch die Massen. Ein beispielloser Jubel ertönt. Menschen stehen auf den Bänken. Frauen winken mit den Büchern. Wir sehen im Vordergrund alte Arbeiter unserer Betriebsorganisation. Da sind die Straßenbahner und winken mit ihren Münzen. Winkt die Eisenbahner und die Postler. Alles ist da. Das ganze Volk ist vertreten. Bayern sind da, Deutsche sind da. Es ist eine Volkskundgebung, wie sie hier in München noch nie erlebt haben. Der Jubel blüht an, langsam schreitet Adolf Hitler durch die Menge.